Sie haben es geschafft. Jo und Ida fallen sich in die Arme. Und plötzlich ist der magische Moment wieder da. Die beiden sehen sich tief in die Augen und strahlen sich an. Helene, die das alles vom Rand der Bühne beobachtet hat, läuft enttäuscht davon. Sie begreift endlich, dass sie Ida und Jo nicht auseinanderbringen kann. Dann öffnet sich der Vorhang noch einmal für eine Runde Extra-Applaus. Die Schüler nehmen sich an den Händen und verneigen sich vor ihrem Publikum. Ein Moment, den man einfach nicht ruinieren kann. Es sei denn natürlich, man heißt Siegmann. Genau in diesem Moment kommt der Direktor in den Saal gestürmt. Er hat noch eine Efeuranke im Haar und sieht unheimlich wütend aus. Ida muss ihn aufhalten. Sie hat eine Idee. Und da kommt der großartige Autor unseres Stückes, Direktor Siegmann. Herr Siegmann, großartig, zum Niederknien. Sie haben dieser altmodischen Geschichte ein total modernes, zeitgeistiges Gewand verpasst. Wie sind Sie darauf gekommen? Umringt von Journalisten und Kameras scheint Siegmanns Ärger plötzlich wie weggefegt zu sein. Die etwas unverdiente Aufmerksamkeit schmeichelt ihm. Und da zeigt sich, dass auch der Direktor Talent zum Improvisieren hat. Nun ja, als Autor muss man eben mit der Zeit gehen und ich weiß eben, worauf die Kids von heute stehen. Ja. Aber Ihre Interpretation, dass in Wahrheit die Kurfürstin Adelheid die Räuber in die Flucht geschlagen hat und eben nicht Wunibald von Winterstein, brillant, aber auch gewagt. Haben Sie irgendwelche Beweise dafür? Ja, hat er. Miss Cornfield hat ihren Logenplatz verlassen. Jetzt ist ihre Stunde gekommen. Zusammen mit Benny trägt sie den aufgerollten Wandteppich auf die Bühne. Direktor Siegmann hat mich nämlich beauftragt, nach der geheimen Kammer unter der Schule zu graben, in der Wunibald damals alle Beweise versteckt hat. Und dort haben wir diesen 250 Jahre alten Wandteppich gefunden. Miss Cornfield und Benny rollen das Prachtstück vor den Augen des Publikums aus. Die Schulrätin steht auf und geht auf den Direktor zu. Sie ist voll des Lobes. Lieber Herr Siegmann, da muss die Geschichte Ihrer Schule wohl neu geschrieben werden. Das ist alles Ihnen zu verdanken. Und natürlich der hervorragenden Lehrkraft Miss Cornfield. Miss Cornfield lächelt suffisant. Direktor Siegmann war sehr motiviert, die Wahrheit hinter der Legende herauszufinden. Vor allem, weil es hier um eine Frau ging, die für uns alle ein Vorbild sein kann. Dem Direktor passt es gar nicht, dass plötzlich alle nur noch Augen für Miss Cornfield und das Kunstwerk haben. Er steigt auf die Bühne.